Wir hatten den Zug erreicht, der schon unter Dampf war. Wir holten unsere Sachen aus dem Abteil und dann ließ sich mein neuer Gefährte Spürauge den Wagen öffnen, in dem sich das Pferd befand. Das Gelände eignete sich nicht im Mindesten zum Ausladen eines Pferdes und es war auch keine Rampe dazu vorhanden. »Victor, komm an!« rief der kleine dicke Steffen. Und mit einem verwegenen Satz sprang ein dürrer, hochbeiniger Fuchs heraus auf den Damm. Oh, bravo, bravo. Gut, Victor. Gut. Er ist eitel wie ein Pfau. Wie ihr seht, ist er gesattelt und gezäumt. Wir können verschwinden. Ja, dann komm, alles gut, Jörg. Hoffentlich spricht der Gaul nicht unter euch zusammen. Victor hatte also ein dankbares Publikum gehabt. Seine Eitelkeit war auf ihre Kosten gekommen. Die Fährte der Eisenbahnräuber war so deutlich, dass wir ihr ohne Mühe folgen konnten. Sie wies über den Green River hinweg nach Norden. Ich hatte mich geweigert, meine Waffen aus der Hand zu geben und mich im Reiten mit Steffen abzuwechseln. Ich war ein ausdauernder Läufer, gut in Form. Es machte mir nichts aus, neben Victor und seinem Herrn herzutraben. Wir hatten die Verfolgten fast eine ganze Tagereise vor uns und glaubten uns sicher, weil wir während zweier Tage nichts von der Anwesenheit eines anderen Menschen bemerkt hatten. So wollten wir gerade um eine Waldspitze herum auf eine größere Ebene einbiegen, als wir plötzlich zurückfuhren. Vor uns hielt ein Indianer auf einem Rappen mit einem beladenen Packpferd hinter sich. Blitzschnell war er aus dem Sattel und schoss. Ich konnte gerade noch hinter einem starken Baum Deckung nehmen. Was war das? Den Klang dieser Büchse kannte ich doch. Toselkite, Schießdecke, schieß nicht, Winnetou. Hier ist Old Shatterhand. Charlie, mein Bruder Charlie. Mein Auge ist dein Auge und mein Herz ist dein Herz. Mein lieber Winnetou, welch ein Wiedersehen ist das. Beinahe hätte ich meinen weißen Bruder erschossen. Wer ist dieser Mann? Mein Freund. Er nennt sich Stephen Moody oder Spürauge. Winnetou hat von Spürauge gehört. Und der Freund meines Bruders ist auch mein Freund. Was tun meine weißen Brüder hier? Wir verfolgen die Feinde, deren Fährte du hier im Gras siehst. Es sind weiße Räuber und einige Sioux. Die Sioux sind wie die Kröten. Wenn sie aus ihren Löchern kommen, werde ich sie zertreten. Darf ich meinen Bruder Charlie begleiten, um die roten Männer zu jagen, die ihren Brüdern Schande machen? Nichts lieber als das. Wir rauchten die Pfeife des Friedens miteinander. Ohne diese Feierlichkeit hätte unser Bündnis keine Geltung gehabt. Und der Häuptling hätte sicher kein einziges Wort über unseren Plan gesprochen. Danach musste ich berichten, was ich seit unserem letzten Zusammensein erlebt hatte. Als ich zu Ende war, stellte ich die Frage an meinen Blutsbruder, wie er so fern vom Pueblo seiner Väter am Rio Pecos hierher in das Jagdgebiet der Sioux gekommen sei. Ein Häuptling der Sioux beleidigte mich. Winnetou folgte ihm und tötete ihn im Zweikampf. Seine Leute verfolgten mich. Winnetou vernichtete seine Fährte, kehrte zu ihren Wigwams zurück und holte sich die Zeichen seines Sieges, die er auf das Pferd des Sius-Häuptlings lud. Da steht es. Schätze, in diesen paar Worten liegt eine ganze Heldentat. Einen Feind wochenlang durch Urwälder und Prärien verfolgen, ihm im offenen Kampf besiegen und sich dann mitten in das Lager der Feinde zu wagen, ihnen die Siegeszeichen abzunehmen, das ist ein Stück, das dem Häuptling der Apachen niemand nachmacht. Meine weißen Brüder wollen die Bande der Räuber verfolgen. Sie haben die Wagen des Feuerrosses zerstört. Sie haben viele ihrer weißen Brüder beraubt, getötet und verbrannt. Der große Geist ist zornig über sie und wird sie in unsere Hände geben. Denn sie haben nach dem Gesetz der Savanne den Tod verdient. So machten wir drei uns am nächsten Morgen auf, die 26 Banditen zur Rechenschaft zu ziehen. Winnetou ritt seinen Ilchi und mein Pferd hatte sich sehr bald an mich gewöhnt. Da auch der alte Victor sich gut hielt, kamen wir schnell vorwärts. Bereits am nächsten Mittag erreichten wir den letzten Lagerplatz der Bande, waren ihnen also um fast einen halben Tagesritt näher gekommen. Winnetou erriet bald die Absicht der Verfolgten, sich am Lagerplatz der Sioux mit diesen zu einer neuen Teufelei zusammenzutun. Was konnte das wohl sein? Ihr macht mich neugierig, Charlie. Wem hat unsere Zugbegleitung wohl zuerst den Überfall auf die Bahn gemeldet? Na, jedenfalls der nächsten Station. Ja, und von da aus wird man alle verfügbaren Männer zur Unglücksstelle senden. Dadurch aber wird diese Station ohne Schutz bleiben und kann ohne große Gefahr überfallen werden. Die Sioux haben das Kriegsbeil ausgegraben. Sie werden mit den weißen Räubern zusammen diese Station angreifen. Mein Bruder Charlie hat recht.